Berlin 1880, zwei die Nacht so kalt und klar. Da traf es Josch und Jose, ein Zwillingspaar, so rar. Luigi Althöfer, Raff sein Name war, entführte sie mit Schrecken, das wurde offenbar. Experimente, Gedankenkontroll, CIA, FBI, NASA, welch ein Zoll. Die Forderungen kamen schnell, das war sein böser Plan. Freiheit für Genossen, Abzug aus Afghan. NATO raus aus Türkei, ein Safe aus Geld dazu. Für Josch die Freiheit aus dem Knast, für Josi Asyl. Ricky Joshua, ihr genannt. Und Josi Ricky Josephine Rix bekannt. Geiselnahme, das ist schweres Leid. Freiheitsberaubung, Nötigung, die böse Zeit. Terrorismusbekämpfung, das Gesetz ist klar. Wer Menschen nimmt gefangen, der kommt in große Gefahr. Erschienen. Josch, Ricky, Joshua, ihr genannt. Und Josi, Ricky, Josephine, Rix bekannt. Kommt in große Gefahr.